Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen zum Hörspiel. Und endlich sind auch wir an der Reihe mit unserer Ursendung von Die Störenfriede. Denn diese Hörspiel-Koproduktion nach dem Theaterstück der französischen Dramatikerin Marion Aubert wurde federführend beim Saarländischen Rundfunk gesendet und zum Hörspiel des Monats November 2008 gekürt. Der Deutschlandfunk übernahm dann eine gekürzte Version, somit hier und heute die Langfassung, in der der Barde Lars Rudolf mit seinem herzzerreißenden und kein Ohr schonenden Gesang erfreuen wird. Das Stück spielt in einem fiktiven Königreich. Alles ist marode. Die schlaffe Königin lustlos vernachlässigt die Amtsgeschäfte. Ihre Dienerin, die Kammerzofe Jacqueline, ist ihr in Liebe und Abhängigkeit verbunden und muss für alle Stimmungen herhalten. Ab und an treffen längst vergessene Familienmitglieder oder auch sehnsüchtig erwartete Gäste ein. Es gibt jedenfalls Ablenkung. Es wird geliebt und gestorben, im Eiltempo. Aber auch das Massakrieren darf man nicht allzu ernst nehmen, denn kaum hat man sich einer Spielfigur entledigt, taucht sie, schwupps, bei nächster Gelegenheit wieder auf, vorgestellt und kommentiert von einem Spielführer, dem Nützlichen. Im Anschluss an das Hörspiel senden wir ein ausführliches Gespräch, das die Dramaturgin Annette Kürmeier mit Marion Aubert geführt hat. Im Palast der Wonnen lebt eine Königin, und die war aus Mürbeteich, und die Queen, die war voll schön, und ich liebte sie. Tralali, tralali, und ich liebte sie. Ich liebte sie. Die Störenfriede von Marion Aubert. Übersetzung aus dem Französischen, Bettina Arlt. Die Königin, die lebte auf einem Thron aus Marzipan, und das Zepter, das sie schwang, war eine süße Zuckerstange. Und die Krone bestand ganz aus einem fetten Würstchenkranz, und ich fand noch nichts. Und ich hab noch nichts gegessen. Tralali, tralali. Und mein Magen knurrt so lau. Aus Otter. Tralali, tralali. Und mein Otter macht tralali, tralali. Aus gebratenem Otter. Die Schüchen, süße Apfeltaschen und Markknochen am Arm. Kieselstein mit Löchern aus Geschmeide um den Hals. Geschmeide um den Hals. Im Palast der Wonnen. Lebte eine Königin, und die war aus Mürbeteich. Und ich wollte sie verspeisen. Tralali, tralali, tralali, tralali, tralali, tralali. Und ich wollte sie verspeisen. Nium, nium, nium, nium, nium. Ah, tralali. Tralali. Ja, ich liebte sie. Ja, ich liebte sie. Erste Episode: Wonnen. Tralali, tralali. Tralali, tralali. Tralali.

Die Stadt war tödlich getroffen und bald fing selbst die Kathedrale von Orléans an zu wimmern und zu klagen. Ich bin voller Eiter, brüllte die Kathedrale. Ich bin voller Eiter. Doch die Katholiken hatten kein Mitleid mit ihrer Kathedrale. Und die Pfarrer suchten das weiter. Und ihre Soutanen flatterten im Wind. Auf uns liegt ein Fluch, sagte die Haushälterin des Pfarrers. Schnell, flüchten wir nach Sarah. Dort wird man uns helfen. Das Spiel ist aus. Da wäre ich mir nicht so sicher, sagte eine Streitlustige. Da hat Gott sie mit einem Blitz erschlagen. Denn Gott war genauso launisch wie jeder andere Mensch auch. So war das. Und die Armen fanden Zuflucht im Norden von Orléans. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Fragte eine Dame. Im Radio. Na sowas. Das ist ja toll, sagte die schlaffe Königin. Aha, sagte Jacqueline. Die Störenfriede von Marion Aubert. Übersetzung aus dem Französischen: Bettina Arlt. Musik: Hans Schüttler. Fiedel: Reinhard Lippert. Es spielten die schlaffe Königin, Almut Zilcher, Jacqueline, die Kammerzofe, Kirsten Hartung, Johanna von Orléans, genannt Hanni, Effi Rabsilber, der Nützliche, Leopold von Verschür, der schlaffe König, Traugott Bure, der Schmeichler, Falk Rockstroh, Barde, Lars Rudolf, sowie Christian Gaul, Michael Hahnemann und Beate Ziegs. Technische Realisation: Alexander Brennecke und Sabine Winkler. Regieassistenz: Christoph Richter. Regie: Ulrike Brinkmann. Produktion: Saarländischer Rundfunk mit Deutschlandradio Kultur 2008. Dieses Hörspiel macht neugierig auf die Autoren. Ist Marion Aubert genauso überdreht und schräg wie ihr Stück? Bestimmt nicht. Die 1977 geborene, sympathische und kluge Dramatikerin, Schauspielerin und Theaterleiterin bekam 2005 den Auftrag, ein Stück für das Theater La Tête Noire in Saran zu schreiben. So entstanden die Störenfriede. Mitte November 2008 stellte Marion Aubert ihr jüngstes Theaterstück in Paris vor. Und die Dramaturgin Annette Kühlmeier nahm die Gelegenheit wahr und führte zwischen den Proben zu Nathalie Nicole ein Gespräch mit Aubert über ihre Schreib- und Bühnenarbeit. Das Monster in uns, ein Porträt. Unauffällig, in Jeans und T-Shirt gekleidet, kommt Marion Aubert zu unserem Treffen. Mir gegenüber sitzt eine kleine, zarte, dunkelhaarige Frau. Auf meine Fragen antwortet sie ernsthaft und engagiert, nur manchmal selbstironisch. Vom überdrehten Wirbelwind, den ihre Stücke vermuten lassen, findet sich keine Spur. Nur der scharfe Novemberwind hat ihre halblangen Haare durcheinandergebracht. Trotzdem, diese Frau kann Dinge in Bewegung bringen. Sonst hätte sie mit Anfang 30 nicht schon so viel erreicht. Ein Dutzend Theaterstücke hat Marion Aubert bisher geschrieben. Alle wurden aufgeführt. Viele von ihrer eigenen Schauspielkompanie, die sie vor rund 10 Jahren gegründet hat. Denn Marion Aubert ist auch ausgebildete Schauspielerin. Sie spielt nach wie vor, und zwar nicht nur in ihren Stücken. Die Störenfriede kamen 2005 in Orléans zum ersten Mal auf die Bühne. 2 Jahre später durfte sich das Pariser Publikum über die Abenteuer von Nathalie Nicole amüsieren. Was diese beiden Stücke verbindet, ist Auberts Umgang mit dem Thema Kinder, Kindsein. Während sich die Erwachsenen in Die Störenfriede wie Kinder verhalten, ist es bei Nathalie Nicole genau andersherum. Die Hauptfiguren sind Kinder, aber sie reden und agieren wie Erwachsene. Täuscht dieser Eindruck? Non, c'est très, très, très juste. En tout cas, dans le cas précis de ces deux pièces-là, dans les aventures de Nathalie Nicole-Nicole, j'avais vraiment envie de travailler sur l'enfance, mais... Das ist ganz richtig, vor allem bei diesen beiden Stücken. Bei Nathalie Nicole-Nicole hatte ich wirklich Lust, über die Kindheit zu schreiben. Aber das sollte als Spiegel der Erwachsenenwelt der Gesellschaft dienen. Durch dieses Prisma Kindheit hatte ich keine Grenzen beim Schreiben, denn ich glaube einem Kind viel mehr als einem Erwachsenen. Und wenn ich einem Kind unverantwortliche Dinge in den Mund lege, dann ist das beunruhigend. Wenn Kinder wie Erwachsene sprechen oder Erwachsene wie Kinder, dann klingt das zum Teil monströs. Und dieses Missverhältnis reizt mich. Automatisch wird das zum Spiel. Das eröffnet den Schauspielern viele Möglichkeiten. Les adultes sont complètement irresponsables et se comportent comme des enfants, la maîtresse, la mère n'ont pas grandi. Et puis les enfants, quand ils tiennent des mots d'adultes, deviennent eux complètement monstrueux, à l'inverse. Voilà, donc c'est cette disproportion qui m'intéresse. Dass große und kleine Kinder in diesen Stücken von Marion Aubert eine so wichtige Rolle spielen, hat auch noch andere Gründe. Le monde des adultes, du moins ce qu'on en voit, est beaucoup plus contenu, beaucoup plus lisse, parce qu'il y a tout le social qui fait qu'on met des garde-fous. Et donc, auf diese Weise kann ich bis an die Grenzen gehen. Die Welt der Erwachsenen ist viel glatter, viel geordneter. Das Soziale hat dieselbe Funktion wie ein Wärter im Irrenhaus, der dafür sorgt, dass die Grausamkeit weniger Freiraum hat. Anders als auf dem Pausenhof zum Beispiel. Claire Simon hat in Frankreich einen Film gedreht, in dem sie ihre Kamera auf den Pausenhof aufgestellt hat. Es ist unfassbar, was man da an Bösartigkeit zu sehen bekommt, aber auch an Zärtlichkeit. Genau diese extremen Gefühle interessieren mich. Und die fängt man durch das Prisma der Kindheit besser ein. En passant par le prisme de l'enfance. Voilà, puis ça me permet de dégommer. Außerdem kann ich so mit einigen Klischees über Kinder aufräumen, denn immer noch halten viele Leute Kinder für kleine Engel. Alles in allem erlaubt es mir, politisch unkorrekt, ja, unverschämt zu sein, zumindest versuche ich das. Voilà, ça me permet d'être incorrect, d'être profondément politiquement incorrect, insolente et enfin d'essayer de l'être du moins. Seit 2 Jahren ist Marion Aubert selbst Mutter, aber die Störenfriede und die Abenteuer von Nathalie Nicole-Nicole sind vor der Geburt ihres Sohnes entstanden. Je crois que je fais un peu feu de tout bois et je prends mon inspiration un peu où je peux comme je peux et sans doute dans ma propre enfance mais pas que et pas essentiellement, c'est plus finalement des fantasmes, des angoisses. Meine Stücke haben nicht besonders viel mit meiner eigenen Kindheit zu tun. Es geht mehr um Ängste, um Fantastereien. Ich bin alle Figuren, ohne eine im Besonderen zu sein. Wir sind alle ein bisschen Aschenbrödel und alle ein bisschen Königin. Wenn man danach sucht, wird man schon das ein oder andere autobiografische Detail finden. In Die Abenteuer von Nathalie Nicole-Nicole zum Beispiel spielt Cleo Querflöte. Ich habe meine Pubertätskrise ausgelebt, indem ich einen ganzen Tag lang ununterbrochen Querflöte gespielt habe. Aber das sind Anekdoten, das ist nicht meine Kindheit. Meine Mutter zum Beispiel ist gar nicht so furchtbar wie die von Nathalie. Das zeigt eher meine Angst, so zu sein wie diese Mutter. Ma mère, par exemple, n'était pas du tout Dieu soit loué comme la mère de Nathalie. Et par contre, c'est peut-être des angoisses de devenir une mère pareille. C'est plus de l'ordre du fantasme. Zu den festen Aufgaben einer Mutter gehört das abendliche Vorlesen von Märchen. Es war einmal. So märchenhaft beginnen auch die Störenfriede. Um dann zu einem skurrilen wie blutigen Albtraum zu werden. Das gängige Märchenpersonal wie Königin und Kammerzofe findet sich in den Störenfrieden ebenfalls. Nur geht es zwischen den Akteuren noch grausamer zu, als das im Märchen ohnehin schon üblich ist. Was mich interessiert, ist, de voir jusqu'où ça peut faire mal, d'aller le plus loin possible. Ich möchte so weit wie möglich gehen, um zu sehen, wann tut es weh. Ich möchte auch zeigen, wie schlecht wir lieben. In beiden Stücken, die Störenfriede und Nathalie Nicole-Nicole, lieben sich die Menschen wirklich sehr. So sehr, bis sie einander wehtun. Mich interessiert auch, wann bekommt der Firnis Risse, was liegt darunter? Also die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen. Ich weiß nicht, warum ich davon erzählen will. Vielleicht, weil ich es eben so wahrnehme. Toute la palette de des émotions, je crois, et des relations, voilà. Comment on se cherche, comment on se fait mal, comment on écrase l'autre, comment on se met en avant, comment on se fait tout petit, comment on s'humilite. L'infinie variété de l'homme. Liebenswert sind Marion Auberts Figuren nicht gerade. Die schlaffe Königin ist das negative Abziehbild einer verantwortungsvollen Herrscherin. Und nicht mal Jacqueline, das ewige Opfer, ist dem Zuhörer sonderlich sympathisch. Parce que moi, je m'identifie à tous, et puis j'espère bien qu'on s'identifie à tous, parce que c'est comme... Moi, j'aime tous mes personnages, et j'espère justement qu'ils sont suffisamment humains pour montrer qu'on est la part du monstre en nous, mais... Also, ich kann mich mit meinen Figuren identifizieren, und ich liebe sie auch alle. Ich hoffe, meine Figuren sind menschlich genug, damit man erkennt, sie zeigen das Monster in uns, aber auch, damit man sie versteht, damit man erst denkt, oh je, wie schrecklich, und sich dann bei dem Gedanken überrascht, das hätte ich auch so empfinden können. Also egal, ob wir der Lehrerin in Gedanken einen Unfall gewünscht haben, damit die Schule ausfällt, oder bohrenden Hass gefühlt haben, wenn uns jemand tief verletzt hat. Denn auch wenn uns der gesellschaftliche Firnis zum Glück daran hindert, diese Gefühle auszuleben, gehabt haben wir sie doch alle schon. Aber es stimmt schon, auf der Bühne interessieren mich eher die Leute, die Probleme haben. Anders als im wirklichen Leben. Ich bin ziemlich normal, umgebe mich auch lieber mit Leuten, denen es gut geht und suche keine Konflikte. Vielleicht ein Grund, warum es so viele in meinen Stücken gibt. Dans la vie, j'aime plutôt les gens qui vont bien et je me sens relativement normal et je cherche pas spécialement le conflit et c'est peut-être pour ça qu'il y en a tant dans mes pièces parce que je décharge. Aber die großen und kleinen Monster, die Marion Auberts Stücke bevölkern, haben immerhin Humor, wenngleich der tiefschwarz ist. Dieser Humor entsteht nicht zuletzt durch das absurd bis groteske Handeln der Figuren. Zusammengenommen weckt das Erinnerungen an das legendäre französische Figurentheater, also an Les Grands Guignols, aber auch an Alfred Jarry, den geistigen Vater von König Ubu. Voilà, Jarry, c'est très très juste. Je pense que c'est une, voilà, un héritage. Rabelais pour la verve, pour la langue. Jarry hat mich auf jeden Fall beeinflusst mit seiner Pataphysik, aber auch Rabelais mit seiner Sprache, seinem Überschwang. Auch als ich das absurde Theater von Ionesco und Beckett entdeckt habe, hat das Spuren hinterlassen. Aber wichtig waren für mich nicht nur Dramatiker, sondern vielleicht sogar noch mehr Romane, wie zum Beispiel Tristram Shandy von Stern. Aber auch Thomas Bernhardt interessiert mich enorm. Je sais pas si ça dépend en commun, mais Bernhardt, voilà, c'est quelqu'un sans doute pour la férocité, quelqu'un qui m'intéresse. Ob sich Marion Aubert beim Schreiben genauso amüsiert, wie das hoffentlich viele ihrer Zuschauer und Zuhörer tun? Pas toujours, parce que au moment, ça n'en a sans doute pas l'air, mais au moment du travail, c'est très laborieux. Finalement, je travaille de façon assez scolaire. Nicht immer. Das denkt man vielleicht nicht, aber Schreiben macht durchaus Arbeit. Es ist wie in der Schule, vor allem seit ich meinen Sohn habe. Ich schreibe ab so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr. Das ist durchorganisiert und mühsam. Manchmal schreibe ich auch sehr düstere Sachen. Ich schreibe sehr viel und manches davon wandert auch in den Papierkorb. Aber wenn ich selbst über etwas immer wieder lache, also zum Beispiel auch am nächsten Tag, dann ist das ein gutes Zeichen. Quand j'arrive à rire de quelque chose suffisamment longtemps, c'est quand même bon signe. Realismus wird man in den Stücken von Marion Aubert vergebens suchen. Ihre Figuren bewegen sich mit atemberaubender Geschwindigkeit zwischen verschiedenen Räumen und Zeiten, zwischen Leben und Tod. Trotzdem faszinieren selbst Personen wie die schlaffe Königin oder sogar der Barde durch einen ausgeprägten Realitätsgehalt inmitten aller Komik und Übersteigerung. Ist es diese Kombination des Unkombinierbaren, die Marion Aubert am Theater interessiert? Oui, ça m'intéresse. Vraiment, je crois que je vais pas, effectivement. Moi, au théâtre, j'aime pas qu'on me donne de leçons. Ja, das reizt mich. Ich gehe nicht ins Theater, um belehrt zu werden, sondern eher, um in eine andere Welt versetzt zu werden. Ich mag es selbst auch, eigene Welten zu schaffen. Und ich mag vor allem solche Autoren, die mich zu einer Reise in ihre Welt einladen. Plötzlich haben ihre Figuren so viel Realitätsgehalt wie ein Passant auf der Straße. Aber Realismus zieht mich nicht an. Ich brauche dieses andere außerhalb von Zeit und Raum. Das aber, so paradox das klingt, mich wieder komplett in unsere Gegenwart zurückbringt. Vielleicht kommt das von den ganzen Umzügen in meiner Jugend. Ich war tatsächlich immer viel in meiner Fantasiewelt. Das ist natürlich auch sehr anregend für Schauspieler. Was wäre, wenn ich eine Prinzessin wäre? Man hat tausend und ein Leben und doch nur eins. Und mit der Fantasie kann man sich überall und nirgendwo hin versetzen. Das gefällt mir. Et qui est quelque chose de très moteur pour le jeu, encore une fois, pour l'acteur. Et si j'étais une princesse, et si... Et du coup, je trouve ça assez merveilleux, cette possibilité d'avoir mille et une vies. On n'en a qu'une, et avec ça, on peut se transporter n'importe où, partout, nulle part. C'est ça, je trouve ça beau, même. In ihrem einen Leben hat Marion Aubert allerdings einen Ort, wo sie am liebsten ist. Montpellier. Hier im Süden Frankreichs hat sie nach dem Abitur das Konservatorium besucht und eine Schauspielausbildung absolviert. In Montpellier hat sie auch ihre Theaterkompanie Tir Palanap gegründet. Das war 1997 und seitdem lebt sie dauerhaft in Montpellier, auch wenn das Theaterleben viele Reisen mit sich bringt, Denn Marion Aubert ist nicht nur Dramatikerin, sondern sie arbeitet nach wie vor auch als Schauspielerin. Spielt sie auch in ihren eigenen Stücken mit? Ja, fast immer, wenn die Kompanie sie aufführt. Denkt sie schon beim Schreiben daran, welche Rolle sie in ihrem Stück spielen wird? Nicht immer, das entscheide ich auch niemals selbst. Die Besetzung ist Sache der Regisseurin. In Nathalie Nicole Nicole wollte ich die Hauptfigur Nathalie spielen, bekam dann aber die Rolle der Cleo, Nathalies hässlicher Widersacherin. Aber weil das Stück noch nicht ganz fertig war, habe ich die Rolle noch ein bisschen ausgeweitet und schließlich habe ich die Rolle sehr gern gespielt. Die Störenfriede war ein Auftrag des Theaters La Tête Noire in Saran. In meinem Stück sollte es um Begierde, Unordnung und Ungehorsam gehen. Und zu dem Auftrag gehörte, dass die Schauspieler meiner Kompanie gemeinsam mit den Schauspielern des Theaters spielen und ich dafür innerhalb einer Woche ein Stück schreiben sollte. Also musste ich schreiben und konnte nicht spielen. Aber ich glaube, ich hätte die Rolle der Jacqueline bekommen. Die Abenteuer von Nathalie Nicole Nicole wurden am renommierten Pariser Théâtre du Rond-Point uraufgeführt. Der Dramatiker Jean-Michel Rieb leitet das Theater. Wie Marion Aubert schreibt auch Jean-Michel Rieb Stücke mit hohem Unterhaltungswert, die sich durchaus kritisch mit unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Boulevard ist damit allerdings nicht gemeint. Rieb versucht vielmehr, an die Tradition der Burlesque in Frankreich anzuknüpfen. Ich habe mir die Themen nicht ausgesucht, das war ein Auftrag des Direktors des Theaters La Tête Noire. Vermutlich hat er in meinen vorherigen Stücken schon diese Themen ausgemacht. Die Störenfriede sind Chaoten, sie machen Ärger. Französische Theaterautoren schreiben erst seit rund 10 Jahren auch wieder Burlesken. Jean-Michel Rieb vom Théâtre du Rond-Point ist auch so jemand, der gegen das ernste Theater kämpft, wie er das nennt, und lebende Autoren fördert, die anders schreiben. Denn oft, wenn auch manchmal zu Unrecht, verbindet man mit dem zeitgenössischen Theater, dass es düster, schwer und kompliziert ist. Vor diesem Hintergrund sind auch die Störenfriede zu sehen. Et voilà, je pense qu'il s'adressait à il y a déjà un petit moment que j'ai écrit la pièce, 4 ans, 5 ans, je sais plus. Dans cet esprit-là en tous les cas. Auch in Deutschland geben Theater neue Stücke bei Autorinnen in Auftrag, wenn auch nicht ganz so häufig wie in Frankreich. Wie fühlt man sich als Dramatikerin, wenn man einen solchen Auftrag bekommen hat? Und nicht nur den Auftrag, sondern damit auch ein Thema und einen Abgabetermin. Ça dépend, en fait. J'écris de toute façon quelque part toujours sur commande, parce que je m'auto passe commande. Das kommt darauf an. In gewisser Weise gebe ich mir ja auch immer selbst die Aufträge. Meine Kompanie braucht neue Stücke von mir. Mit dem Schreiben verdiene ich nun mal meinen Lebensunterhalt. So arbeitet ein Künstler eben. Außerdem ist ein Auftrag auch schmeichelhaft, auch wenn er mich gleichzeitig in Panik versetzt. Aber das ist bei meinen eigenen Stücken auch nicht anders. Ich mache beides gern. J'aime assez faire les deux, en fait. Voilà, pour voir quand j'écris pour la compagnie, j'ai absolument aucune contrainte. C'est moi qui décide. Et j'aime cette liberté-là. Voilà, là je dois écrire, j'ai 2 commandes qui m'attendent, une pour le théâtre de Bussan dans les Vosges. Ich habe zurzeit 2 Aufträge. Einer ist für das Théâtre du Peuple des Vosges, das Volkstheater der Vogesen. Dort soll ich für 2010 das große Sommerstück über eine Textilfabrik in den Vogesen schreiben. Mich freut das sehr. Ich lerne mal was anderes kennen, lerne andere Leute kennen. Das bereichert mich. Gleichzeitig finde ich es wichtig, bei meiner Linie zu bleiben. C'est pourquoi Pierre Guillois me demandant à moi, je me dis, il a envie que je refasse à ma sauce. C'est bien, ça me bouscule. Et en même temps, je trouve ça toujours important d'avoir ma ligne. Voilà, je trouve ça riche, en tout cas, d'avoir les deux. Und wie sieht diese Linie aus? Marion Aubert versucht, es auf den Punkt zu bringen. Au fil du temps, on se rend compte qu'on a quand même quelques obsessions. Alors, sans doute, on réécrit toujours la même pièce en pire, je crois. Moi, c'est ça. Mit der Zeit wird man sich darüber klar, dass man bestimmte Obsessionen hat. Und wahrscheinlich schreibt man im Grunde immer wieder dasselbe Stück. Mein nächstes Stück hat den Untertitel Hysterische Familienkomödie. Familiäre Beziehungen interessieren mich nun mal, weil die Kernfamilie ein Spiegel der Gesellschaft ist. Naja, die Einsicht ist nicht neu, das wussten schon die alten Griechen. Mich reizt es, neue Welten, Minigesellschaften zu schaffen. Das ist schon in meinen ersten Stücken so gewesen. In dieser hysterischen Familienkomödie ist das die Gesellschaft der Chanchons. Das sind Menschen, die immer daneben liegen. Mich interessieren Menschen, die nicht am richtigen Platz sind. Mich interessieren die Maßlosigkeit, der Exzess, wenn es anfängt zu knirschen, die Macht und ihre Beziehungen. La déraison, la démesure, là où ça grince, les rapports de pouvoir. Die Maßlosigkeit und der Exzess manifestieren sich in Marion Auberts Figuren oft auf ähnliche Weise. Bestes Beispiel sind die Störenfriede. Effectivement, je pense qu'ils sont soit en manque, un manque infini, ou soit ils ont un trop plein. Voilà, ça, pareil. Entweder verspüren meine Figuren einen unendlichen Mangel oder einen Überdruss. Meine Stücke bewegen sich oft zwischen den Extremen. Diesen Mangel müssen sie um jeden Preis ausgleichen, durch Sex, durch Essen. Die innere Leere muss irgendwie ausgefüllt werden. Stille ist in meinen Stücken selten. Es wird geredet und geredet, alles um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Die Figuren sind im Grunde wie Schauspieler. Sie wollen beachtet und geliebt werden. Das ist lebenswichtig für sie. Sonst fallen sie in sich zusammen. Alors, est-ce que ça représente quelque chose de notre société? Sans doute. Je pense que ça vient pas de toute façon. Sagt das etwas über unsere Gesellschaft aus? Wahrscheinlich. Man ist ja wie ein Schwamm und saugt Eindrücke in sich auf. Unsere Gesellschaft hat ja auch etwas Zwanghaftes. Man muss konsumieren. Wir brauchen Liebe und Beachtung. Das Aussehen spielt eine große Rolle. Ohne den anderen können wir nicht existieren. Wenn es um Aussehen geht, um Macht und Einfluss in der Gesellschaft, dann stellt sich auch die Frage, welche Rolle Frauen in diesem Gesellschaftsspiel übernehmen dürfen. König und Held, diese tragenden Rollen, werden üblicherweise Männern zugeschrieben. Anders dagegen die Störenfriede. Hier sind alle Handelnden von Einfluss und Bedeutung weiblich, von der Königin bis zur Heldin, auch wenn sie grandios an sich selbst scheitern und dem Anspruch ihrer gesellschaftlichen Rolle nie gerecht werden. Trotzdem dürfte das kein Zufall sein. Ce qui est assez drôle à constater, c'est on voit comment les obsessions se déplacent, comment ça grandit, comment ça en germe dans une pièce et comment ça explose complètement dans l'autre. Ce qui en germe. Es ist manchmal verrückt zu sehen, wie Obsessionen sich bewegen. Ein Gedanke keimt in einem Stück und im nächsten Stück kommt er dann zur Blüte. In Nathalie Nicole Nicole zum Beispiel ist im innersten Kern schon die Frage nach der Stellung der Frau enthalten. In meinem neuen Stück geht es dann ganz offen um die Position der Frau im Berufsleben, in der Familie, in der Gesellschaft. Das ist politisch als früher. Wenn man reifer, älter wird, verliert man Dinge und gewinnt dafür andere. Mit 18 Jahren hätte ich unmöglich in diesem Bewusstsein über die Rolle der Frau schreiben können. Voilà, je pense que j'aurais été incapable de parler de la place de la femme de façon consciente à 18 ans et que maintenant c'est quelque chose qui me préoccupe. Qu'est-ce que c'est d'être une auteure femme? Pourquoi il y en a pas? Pourquoi il y en a si peu? Jetzt beschäftigt mich das. Was heißt es, Theaterautorin zu sein? Warum gibt es in meinem Beruf so wenige Frauen? Warum gibt es so wenige Dirigentinnen? Wenn heute in Frankreich Musiker zu einem Orchestervorspiel gehen, dann können die Verantwortlichen nicht sehen, wer vorspielt, weil man festgestellt hat, dass systematisch der männliche Musiker engagiert wurde, auch wenn Frauen vorgespielt hatten. Genauso im Theater. Bei den privaten Kompanien führen öfter Frauen Regie, aber nur wenige davon entdeckt man dann auf den Spielplänen der staatlichen Bühnen, von denen auch nur sehr wenige eine Intendantin haben. In den Schauspielschulen gibt es am Anfang viel mehr Frauen als Männer. Das ist zum Teil sogar ein Problem, weil es ja viel weniger weibliche Rollen gibt. Und wo sind diese Frauen später alle? Oder dies: Nur 2 weibliche Dramatiker wurden in 400 Jahren an der Comédie Française aufgeführt. Ich denke, es ist important de le savoir à un moment. Et puis c'est pas, voilà, moi je suis pas d'un naturel militant et l'excès du militantisme peut m'agacer et j'ai pas envie d'être vu comme ça. Das alles muss man sich bewusst machen, finde ich, denn es ist wichtig für kommende Generationen. Deshalb bin ich noch lange keine militante Frauenrechtlerin. Ich möchte auch nicht, dass meine Stücke aufgeführt werden, nur weil ich eine Frau bin. Aber dieses Wissen verändert einen zwangsläufig. In meinen Stücken gibt es zum Beispiel viele Rollen für Frauen. De le savoir sans doute ça change de façon inconsciente. Je trouve ça bien. Aber darin erschöpft sich Marion Auberts politische Antriebskraft nicht. Gerade die Störenfriede enthalten in ihrer Karikatur der Herrschenden auch beißende Kritik an den Machtstrukturen der politischen Klasse und deren zerstörerischem Egoismus, oder? Non, je crois pas. Je crois après, je revendique plus un théâtre de l'imaginaire qu'un théâtre fondamentalement politique. Après, l'un ne va pas sans l'autre, et je crois que. Nein, auch wenn ich im Grunde mehr ein fantasievolles Theater als ein politisches fordere. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Das macht es interessant. Und es stimmt schon, die Welt der Politik, zumindest in Frankreich, bietet uns ein schreckliches Bild. Ich bin Jahrgang 1977. Als ich das erste Mal zur Wahl ging, hatten sich die großen Ideologien erledigt. Man glaubte nicht mehr daran und war verunsichert, auch wenn man sich politisch links fühlte. Und heute? Der Parteitag der Sozialisten ist ein echtes Fiasko, ein Trauerspiel. Man hat den Eindruck, Streitereien auf dem Schulhof beizuwohnen. Aber das findet man im Berufsleben natürlich auch. Und mein neues Stück handelt auch davon. Das ist schon absurd, deshalb schreibe ich darüber. Man weiß, man müsste etwas ändern, aber wer hat die Lösung? Man fühlt sich hilflos, auch weil es niemanden gibt, mit dem man sich identifizieren könnte. Meine Stücke handeln auch von dieser großen Verwirrung, die ziemlich traurig ist. Die Stücke sind zwar lustig, aber weil sie im Grunde erschütternd sind. Wir stehen vor einer großen Leere, so nehme ich die Welt wahr, in der die Menschen, die uns nahestehen, die Familie, vielleicht der einzige Halt sind, den wir haben. Viel Hoffnung gibt es nicht. Die Generation unserer Eltern hatte noch Hoffnung. Sie wurden enttäuscht. Unser Blick ist etwas klarer und schärfer, aber wir hatten diesen Traum auch nicht. Pièces drôles, mais parce qu'elles ont un fond assez pathétique, quoi. Les générations de nos parents ont espéré le plus, et donc ils ont été déçus. Et nous, c'est comme si on était un peu plus lucide, j'en sais rien, mais on n'a pas été élevé dans ce rêve-là, quoi. In Frankreich kennt sich Marion Aubert gut aus. Nicht nur, weil sie als Schauspielerin mit ihrer Kompanie in vielen Städten gastiert. Auch weil sie bis zum Alter von 18 Jahren mindestens einmal pro Jahr umgezogen ist. Als Dramatikerin führt sie ihr Weg manchmal auch ins Ausland, zum Beispiel nach Saarbrücken, wo ihr Stück »Die Abenteuer von Nathalie Nicole Nicole« beim Festival Primeur erstmals in Deutschland vorgestellt wurde. Oder nach Barcelona, wo sie ein Stück mit einem deutschen Titel verfasst hat, »Heimweh«. Woher kommt diese Verbindung zu Deutschland? »Heimweh«, c'était une petite commande en fait d'un théâtre à Barcelone. Heimweh ist ein kurzes Auftragsstück für ein Theater in Barcelona, das Autoren aus aller Welt einlädt. Wir waren 8 Autoren und unser Thema war die Sprache des anderen und wir mussten auch fremde Sprachen in das Stück integrieren. Also habe ich mich gefragt, welches Land kenne ich am besten? Tatsächlich ist das Deutschland, weil ich einige Jahre im Osten von Frankreich, unter anderem in Metz, gelebt habe. Deutsch war meine erste Fremdsprache. Ich hatte im Alter von 11 bis 14 eine ganze Reihe von deutschen Brieffreundinnen. Ich habe oft meine Ferien in Deutschland verbracht. Der andere war für mich also nicht am anderen Ende der Welt, sondern auf der anderen Seite der Grenze. Es war meine erste richtige Reise. Aber das war schon eine andere Welt für mich, angefangen bei den riesigen Wurstplatten zum Frühstück. Ich hatte das Gefühl, im Märchenland zu sein. Das sind natürlich auch Klischees, aber eben nicht nur. Mon grand-père a été prisonnier en Allemagne pendant la guerre, donc avec ma grand-mère, ils ont à la retraite, ils ont décidé de, puisque le village de ma grand-mère était jumelé avec un village allemand, ils se sont dit allez, on va faire le voyage, et puis ils n'ont pas pu, ils sont arrêtés à la frontière, ils ont repoussé chemin. Dann gibt es da auch meine Familiengeschichte. Mein Großvater war als Kriegsgefangener in Deutschland. Als er dann in Rente war, wollte er mit meiner Großmutter zusammen nach Deutschland fahren, weil ihr Dorf eine deutsche Partnerstadt hatte. An der Grenze haben sie kehrt gemacht. Sie konnten nicht. Das sagt schon eine Menge aus. Ich erinnere mich auch an mein erstes Geschichtsbuch in der Schule. Da gab es ein Bild vom Krieg mit einem toten Deutschen. Meine Schulkameradin weinte, als sie das sah. Ich habe ihr gesagt, das ist nicht schlimm, das ist ein Deutscher. Wir sind immer noch Kinder dieses Krieges, der immer noch sehr präsent ist. Aber wir sind auch die Kinder der Wiedervereinigung, des Austausches. Ich finde es sehr wichtig zu reisen, sich zu bewegen. Danach kann man nach Vietnam fahren. Mein Mann ist vietnamesischer Herkunft. Aber hier fängt es an. Denn ich bin sicher, dass wir auch Dinge gemeinsam haben. Wir sind uns nicht völlig fremd. Und dadurch wird es bereichernd. Parce que je suis sûre effectivement qu'on a quand même voilà des choses en commun aussi surtout qu'on n'est pas complètement étranger et c'est ça qui fait qu'on s'enrichit. Sie hörten ein Porträt der Theaterautorin Marion Aubert, das Monster in uns, von Annette Kürmeier. Übersetzung Annette Kürmeier. Es sprachen Christiane Motter und Katharina Bieler. Produktion Saarländischer Rundfunk 2008.